Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krenest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, heute und gestern vom Barcamp Bundestag in Essen im Unperfekthaus. Jetzt ist bei mir der Thomas Küppers, der hier die Laufarbeit vor Ort gemacht hat vom Team Polgef. Und er wollte mir jetzt kurz ein paar Fragen beantworten dazu, wie das hier alles zustande gekommen ist und wie es ihm bisher gefallen hat. Hallo Thomas. Ja, hallo Bernd. Hallo Krenest-Zuhörer. Ja, also wir haben hier am 1. und 2. September in Essen im Unperfekthaus das Barcamp Bundestag abgehalten. Das waren circa 150 Teilnehmer vor Ort. Wir haben die ganze Veranstaltung, da komme ich aber später nochmal zu, über ein sogenanntes solidarisches Prinzip finanziert. Jeder konnte sich selbst einschätzen, wie viel er zahlt. Und ja, das Konzept ist wunderbar aufgegangen, das Feedback ist gut. Ja, das hört sich doch gut an. Von den 150 Angemeldeten sind auch alle gekommen, sagtest du. Es sind nicht alle gekommen, wir hatten deutlich mehr Anmeldungen, aber es haben so ungefähr 15, 20 Piraten nicht gekommen. Gut, du hast vom Podcast gesagt, ich darf dich nicht Inhaltliches fragen, weil du nichts mitbekommen hast. Wie stressig war denn alles dieses Wochenende? Ja, es war ganz schön stressig. Wir haben ja diesmal eine Veranstaltung, hatten das extra so gemacht, damit möglichst alle Leute partizipieren, haben wir halt sozusagen einen Einheitspreis gemacht. Wir haben in Plätze in der Jugendherberge angemietet. Das heißt, die Leute, die dann auch über den Eintrittspreis finanziert. Das heißt, die Leute, die von weiter weg konnten, hatten halt die Möglichkeit, hier recht kostengünstig zu schlafen. Und sie konnten sich in der Einmeldung, konnten sie den Preis selber bestimmen. Das heißt, wir hatten so drei Vorgaben. Wir haben einmal 50 Euro, 75 Euro und einmal 125 Euro Vorgabe gehabt für beide Tage. Dann konnte man zusätzlich nochmal eine sogenannte Essensflatrate hier im Unperfekthaus buchen für 12,50 Euro pro Tag. Dann konnte man hier den ganzen Tag sich vom Frühstück bis zum Mittagessen und Abendessen ja hier an den Buffets bedienen. Und das Prinzip, muss ich ganz ehrlich sagen, ist super aufgegangen, weil jetzt haben natürlich die NRW-Piraten, die kürzere Anreise hatten. Wir haben jetzt die Leute, die eine lange Anreise zum Beispiel aus Berlin oder aus dem Saarland oder aus Bayern oder aus Sachsen, wo sie auch immer herkamen, ja, dadurch ein bisschen finanziert. Also quasi, wie nennt man das immer so schön, mal Brötchen verkaufen, so einen Durchschnittspreis zu machen. Irgendwas ist ein bisschen teurer, irgendwas ist ein bisschen billiger, wir machen einen Durchschnittspreis. Ja. Und natürlich die sehr, sehr gute Idee zu sagen, jeder gibt von den drei Preisen das, was er meint, leisten kann, oder das, was er noch im Portemonnaie hat. Und er hat auch die vierte Option, einen eigenen Preis einzugeben. Also wir haben auch Teilnehmer, es waren ganz wenige, die dann halt gesagt haben, ich habe nicht so viel Geld und dann zahle ich euch vielleicht von 0 bis 30 Euro zum Beispiel. Mhm. Und die wurden dann halt von den Stärkeren, ja, unseren Teilnehmern, die finanziell besser ausgestattet sind, dann aufgefangen. Das hat ganz gut geklappt. Ja, und vor allem, ich habe gerade eben auf Twitter gelesen, dass sich wieder nur irgendwelche Leute leisten können, die Geld haben. Das widerspricht ihm ja total und das finde ich ein sehr gutes System. Kannst du schon unterm Schnitt sagen, ob ihr mit Plus, Minus oder genau passend rausgegangen seid? Also wir sind mit einem leichten Plus rausgegangen. Und zwar, jetzt muss man erstmal das leichte Plus definieren. Wir haben vorher Anträge sowohl beim Vorstand NRW als auch beim Bundesvorstand gestellt, über Unterfällezelle Hilfe. Und wir haben auch noch im Rücken das tägliche Budget von Johannes für die parteiinterne Meinungsbildung von 2.500 Euro. Und wir müssen an keins von dem Budget rangehen. Wir können das aus eigener Tasche komplett stemmen und kommen ungefähr auf 150 Euro. Ich hatte gestern in der Prognose 147,5 Euro gehabt. Ja, die Prognose heißt, ich muss, wir kriegen hier immer so einen Stapel Eintrittsbändchen und die rechne ich dann mit den Leuten hier unten am gegen Ende der Veranstaltung bei der Kasse ab. Ja, und ich pro Tag. Ja, und für heute habe ich das natürlich noch nicht gemacht, aber ich habe gerade mal so drüber geguckt. das deckt sich eigentlich so mit dem, was wir prognostiziert hatten. Und die 150 Euro gehen dann als Spende an, ungefähr 150 Euro gehen dann als Spende an die Partei. Das wollen wir dann gleich klären, wo das hingeht. Mhm. Ja, da werde ich die Teilnehmer zu befragen. Wir haben noch jetzt, wie viel haben wir ungefähr kurz vor, wir haben ungefähr 14:30 und um 15 Uhr ungefähr startet halt hier, wir bereiten das gerade vor, fängt halt die Feedback-Runde an und da werden wir dann den Abschluss der Veranstaltung, Resümee unter die Veranstaltung inhaltlich ziehen und wir werden aber auch organisatorischen Resümee und bei dem Punkt werde ich dann die Teilnehmer, was ist ja auch ihr Geld, mhm. ja, werde ich dann fragen, ob wir das dann halt als Spender an die Partei zurückführen sollen. Mhm. Oder ob wir das zum Beispiel, mein Vorschlag ist zum Beispiel, das Budget für parteiinterne Meinungsbildung, das zu unterstützen. Mhm. Meistens, das ist dafür da, um zum Beispiel, wenn mal jetzt hier eine Konferenz etwas mehr teurer geworden ist als berechnet, wir kalkulieren hier immer so plus minus null und da kann man sowohl zum einen als auch zum anderen hinkommen und dadurch unterstützt diese Veranstaltung, so, würde dann solidarisch andere Barcamps, ja, wie mhm. zum Beispiel die FlauschCon nächste Woche oder die Europäische Wirtschaftskonferenz, die Ende des Monats tagt, oder den Gesundheitskongress in Heidelberg, der im Mitte Oktober ist, würden die dann zum Beispiel unterstützen. Da gibt es noch andere Barcamps, die wir zum Beispiel dadurch auch unterstützen. Die Potsdamer Konferenz war zum Beispiel mit Minus mhm. rausgekommen. Ja, man sieht, es ist viel los überhaupt erstmal in der Partei, was in den nächsten Tagen angeht. Ja. Alles Vorbereitung auf Bundestag, Wahl 2013. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte hier ein wunderschönes Barcamp. Es hat mir viel Spaß gemacht, viel Arbeit gehabt im Pressebereich und so. Aber ich muss sagen, ich habe mehr Rohtöne aufgenommen, die relativ positiv waren überwiegend. Es gab ein, zwei, die ein bisschen länger waren, aber das waren dann mehr inhaltliche Dinge, nicht von der Organisation. Mhm. Ich finde die Location hier schön. Würdest du noch ganz kurz das Resümee sagen, wie es dir insgesamt gefallen hat, abgesehen von der Orga? Ja, du hast also hier sind super viele nette Leute, mit denen ich mich unterhalten konnte gestern nach der Veranstaltung. Also ich musste halt die Finanzen, habe ich zum Beispiel gestern, habe ich mich 4 Stunden mit aufgehalten, diese ganzen Zettel zu übertragen in unsere Datenbank mhm. und ich habe wenig Zeit gehabt. Ich konnte mich mit den Leuten dann mal danach nochmal so unterhalten oder so hier mal zwischendurch das persönliche Gespräch. Super nett. Die Stimmung war total toll. Das Feedback war organisatorisch halt sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Also wir hatten also keiner, der sich irgendwie eine große Schnitzer oder irgendwas passiert ist. Ne? Auch selbst Kleinigkeiten waren ganz, ganz gering. Was ich super gelaufen ist und da möchte ich einen riesen Dank an das ganze Team senden. Also einmal möchte mal das transparent gestalten, was die Leute gemacht haben. Also wir haben circa 9 bis 10 Stunden allein an einem Einladung, Homepage und Co. Also der Johannes und der Klaus Sommerfeld, Johannes Bonada, ja, der Klaus Sommerfeld, meine Wenigkeit, noch viele andere Helfer, die immer ein bisschen so durchgewechselt haben, aber das waren die, die jetzt immer dabei waren, haben hier teilweise 11, 12 bis 13:30 Uhr nachts an den Webseiten geschraubt. Mhm. Ja, ich möchte dem René dafür danken und seinem Team und dem Piratorama-Team um Gregor herum, die hier die ganze Technik betreut haben. Da waren einige Leute, die auch dann auch freiwillig noch dazugekommen sind, die hier geholfen haben, vom Stühle aufbauen bis zu Kameras installieren, einen Beamer während der Veranstaltung noch hochzuziehen, weil der Beamer kaputt war und hier rumgeflitzt sind, alles am Laufen gehalten haben, die jetzt gerade in diesem Moment zum Beispiel Zettel austeilen, die dann hier mit der Tagesordnung, mit der Abschlusstagesordnung rumlaufen und die überall verteilen. Super. Es war ein super Team. Man konnte sich auf alle Leute verlassen und ich möchte hier an dieser Stelle ja einen Riesendank an all die Leute, die mitgewirkt haben, aussprechen, die geholfen haben, die sich auch noch nachts hier hingesetzt haben, noch Leute eingecheckt haben, die gestern spontan halt den Check-in übernommen haben, die eigentlich Teilnehmer gewesen wären. All diese Leute möchte ich alle ganz recht herzlich danken und ich finde, dass das auch wieder zeigt, dass das Spirit in unserer Partei, also der Geist unserer Partei in die genau der richtige ist, dass man sich gegenseitig hilft, dass wir ehrenamtlich zusammenarbeiten, dass wir sich hier keiner irgendwie in den Vordergrund stark schieben muss, ja, dass wir alle in einem Team sind. Jeder macht das, was er gut kann, ja, mhm. und dass dieser auch, dass man auch hier ohne irgendwie jemanden, der hier den großen Obermeck riskieren muss, ja, dass man hier zu einem super guten Ergebnis kommt. Ja, ich möchte im Übrigen an dieser Stelle ganz recht herzlich den Uwe danken. Ja, Uwe Stein, der hat die Pressebetreuung hier gemacht. Super. Auch ein Tobi, ein Bernd, ja, ein Steffen, die alle hier waren, die Presse betreut haben, das super professionell und total schön gemacht haben. Und wir alle zusammen haben wie ein großes Team gearbeitet und das ist super. Das macht so richtig wow. Ne? Ja, dann sage ich doch mal an dieser Stelle stellvertretend für alle genannten Danke. Ich war ja auch dabei. Ganz überraschend. Doch. Ja. Ja, ich habe da nur rumgesetzt und auf dem Computer rumgeklippert. Also nichts Wildes. Ja, dann hoffe ich mal, dass es heute Abend einen schönen Ausklang geben wird. Hm. Ist Essen Original heute noch? Kann man da noch hingehen? Ja, hier ist auch Essen Original. Hier sind in den Bars und überall noch Veranstaltungen. Das heißt, da wird Live-Musik gespielt und ähnliches. Ja, das wird natürlich heute nicht so lang dauern wie gestern. Ja. Ja, da ist auch der ein oder andere von unseren Teilnehmern dann verschollen. Ja, aber so allgemein, ja. Und wir haben das Unperfekthaushalt noch für den ganzen Tag. Das heißt, die Leute können hier rein und rausgehen, da wir alle die Tagesflatrate genommen haben. Ja. Können hier rein und rausgehen, sich noch mehr am Buffet und essen und Getränke holen, ja, und ich denke mal, die letzten werden hier noch um 8 Uhr sitzen und diskutieren, da freue ich mich drauf, weil ich werde noch ein bisschen hier gleich mich unter die Leute mischen, weil ich einfach zu wenig da mitgekriegt habe und viele, viele fruchtbare Gespräche noch auf mich warten und ja, das finde ich, das ist halt einfach schön. Das war wieder so ein richtig flauschiges Ereignis hier in Essen. Ja, lassen wir das als Schlusswort stehen und freuen uns auf das nächste Barcamp-Bundestag, wenn es in irgendwo im Gebiet der Republik sein wird. Fortsetzung folgt. Gut, wunderbar. Dankeschön. Alles klar, bitteschön. Tschüss. Und jetzt ein paar Originaltöne vom Bundestagsbarcamp in Essen. Ja, noch ein kleines Statement zu dem, was hier so heute läuft und morgen läuft. Ich habe hier den Dieter McDivitt oder auch Dieter Klein im realen Leben. Nein. McDivitt ist mein richtiger Name. Ich habe geheiratet. Ach so, das gibt dein Schild aber nicht. Ich dachte mal, McDivitt wäre dein Nick. Nee. Klein war der alte Name und darunter kannten mich viele, aber jetzt habe ich so geheiratet. Ja, dann erst nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ich weiß zwar nicht, wann es war, aber... Im Mai. Ja, schön. Gut, wieder ein bisschen Transparenz zu Namen dabei reingebracht. Ja. Super. Dann erzähl mal, was ihr morgen macht. Oder sag erstmal Hallo. Hallo, genau. Also das Thema Geld soll morgen das Thema sein. Und zwar geht es darum, sämtliche Parteien haben eine Pflicht zur freiwilligen Abgeordnetenabgabe. Schön, ja. Ja, also sprich, es ist vom Bundestag bis zur Bezirksvertretung nicht nur üblich, sondern muss, dass jeder von seinen Abgeordnetenbezügen etwas abgibt an die Partei. Ich würde gerne Diskussion anstoßen, wie gehen wir damit in Zukunft um? Was ist da, Vorsicht, Buzzword, piratisch? Weil einerseits verstehe ich, dass die Partei dringend Geld braucht, andererseits ist das für mich es ist ja nicht mal eine versteckte Parteienfinanzierung, sondern es ist ja eine ganz offene Parteienfinanzierung. Ja. Und ich glaube, wenn die Parteien glauben, sie brauchen mehr Geld, dann sollen sie ihre Abgeordneten losschicken und darüber ein Gesetz machen. Aber das so hintenrum über so komische Konstrukte, bin ich nicht richtig begeistert. Und wie wir dazu stehen, wie Piraten dazu stehen, wie wir da in Zukunft mit umgehen, darum soll es morgen gehen. Es soll keine Neiddebatte sein, ob Abgeordneten zu viel oder zu wenig verdienen, weil Neiddebatten haben dabei eigentlich gar nichts zu suchen, weil Gehälter sind so, oder die Diäten sind so, wie sie sind, und das Thema würde dann einfach noch viel zu weit erstmal dann führen. Ne? Gut, alles klar. Ich werde das Pad verlinken, wie bei den anderen auch, dann können die Leute sich die Gedanken, die morgen gemacht werden, weil sonst soll ja ein offenes Gedankenkonstrukt sein, sich die Pads durchlesen und sich ihre eigene Meinung bilden und das Pferd auch weiterentwickeln. Super. Danke. Okay. Ja, jetzt ist der Michael Hilberer hier, Fraktions Geschäftsführer, Geschäftsführer? Vorsitzender. Saarland? Vorsitzender, Fraktionsvorsitzender. Ja, ich wieder, ne, im Saarland. Und er hat heute auch hier einen Slot geleitet. Und von daher erstmal hallo und danke, dass du dich dir die Zeit nimmst. Und wenn du kurz vorstellen würdest, was ihr gemacht habt. Ja, hallo, also gerne. Wir haben jetzt einen Slot angeboten zum Thema Oppositionsarbeit. Sprich, welche Strategien hat man als Opposition zu arbeiten? Und uns war es halt auch wichtig, mit ein paar Mythen aufzuräumen über die Arbeit des Abgeordneten und klarzustellen, was ein Abgeordneter wirklich macht. Cool, ihr wart heute Morgen schon dran. Von daher, wie war die Veranstaltung? Also wir waren im großen Raum, das Interesse war auch recht groß. Die Fragen gingen dann natürlich auch recht schnell in die Frage von Strukturen, wie man mit der Basis kommuniziert und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, es hat allen viel Spaß gemacht, wir hätten noch locker noch weitermachen können, haben dann aber aufgehört, damit wir die nächsten weitermachen können. Ja gut, klar, wenn nur 90 Minuten da sind. Die Ergebnisse sind im Pad festgehalten, da könnt ihr das finden. Und jetzt natürlich die wichtigste Frage, wie hat es dir in Essen gefallen, im Unperfekthaus, das Barcamp allgemein? Ich bin zum ersten Mal hier, finde es richtig schön, total verwirrend von den Räumen, aber ansonsten richtig schön. Ja gut, dann kannst du ja nachher nochmal komplett rumgehen. Ich habe gesagt, ich habe mich schon verlaufen. Das ist bestimmt interessant. Das schaffe ich auch noch. Ja, super. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ja, jetzt haben wir den Lickedeal hier. Der wird sich gleich kurz selber vorstellen und auch sagen, er leitet einen Slot, was in diesem Slot gemacht wird, wie der Slot heißt. Hallo. Hallo, grüßt euch. Ich bin Patrick Ratzmann, aka Lickedeal. Ich bin einer der Fraktionsgeschäftsführer der Piratenfraktion, in diesem Fall aus Schleswig-Holstein. Und wir wollen ein bisschen über unsere Erkenntnisse, die wir im Rahmen der Konstituierung der Fraktionen gesammelt haben im Bereich Personalführung, Budgetierung, Planung und Aufbauarbeit von Fraktionen, hier ein bisschen unser Wissen teilen und Leuten die Möglichkeit geben, ein Gespür dafür zu kriegen, was alles notwendig ist, um so eine Fraktion auf den Weg zu bringen, organisatorisch und methodisch. Damit quasi, wenn wir einziehen sollten, die Leute, die dann da sitzen, schon mal einen roten Leitfaden haben, wie dieser Part geht. Wenn das der Konsens ist, das kann ich schwer vorwegnehmen irgendwie. Dafür ist ein solcher Rahmen einfach zu dynamisch, als dass man das jetzt... Es wäre nicht schlecht, denke ich, wenn die eine oder andere Vorbereitung, die in meinen Augen und anhand meiner Erfahrung jetzt schon im Vorfeld getroffen werden kann, als Hausaufgabe vielleicht erledigt, schon in der Schublade liegt, sodass man irgendwie, sollte es denn in den Bundestag gehen, gleich bestialisch loslegen kann. Gut, wunderbar. Ich denke, die Ergebnisse kann man an den Pads sehen. Ja, genau. Und dann die andere Frage, wie gefällt es dir im Unperfekthaus, wie gefällt es dir? Wie gefällt dir das Barcamp bisher? Das Unperfekthaus, finde ich, ist eine großartige Location. Ich fühle mich hier richtig wohl. Hat den langen Weg aus Kiel irgendwie auf jeden Fall gerechtfertigt. Mhm. Vom Barcamp selbst erwarte ich, eben genau das, was ich gesagt habe, dass ich die Möglichkeit habe, ein bisschen was von dem parlamentarischen Organisationswissen, das ich erfahren durfte, mit anderen zu teilen und vielleicht auch ein paar Impulse für unsere Fraktion in Schleswig-Holstein mitzunehmen. Gut, alles klar. Danke für diese kurze Stellungnahme. Gerne. Wenn du irgendwas sagen möchtest, hast du jetzt die Gelegenheit, frei zu sprechen. Weniger ist manchmal mehr. Mir fällt gerade nichts wirklich Essentielles ein. Danke. Alles klar. Dankeschön. Ja, ich sitze jetzt hier mit Sven und Inge und stelle auch hier dann einfach mal die Frage, wie gefällt euch das Barcamp, wie gefällt euch das Unperfekthaus, wie ist der Tag bisher? Nur ein kleines kurzes Statement. Ja, also ich habe mich gefreut, auf dieses Barcamp zu kommen, das ist toll. Auch die Themen, die jetzt ausgewählt wurden, sind klasse, das ging auch relativ zügig. Unperfekthaus war ich ja sowieso schon ein paar Mal und finde ich immer wieder klasse. Sowas hätte ich gerne in jeder großen Stadt. Aber leider gibt es halt nur in Essen, und aber ist schön hier. Cool. Was sagst du, Inge? Ja, ich finde das genauso. Also ich bin ganz begeistert von dem Unperfekthaus und bin aber auch begeistert von dem Programm hier von den Piraten heute. Das fasziniert mich wieder immer, wie das so über die Bühne geht. Das begeistert mich. Schön, danke dafür. Den Thomas gesehen? Nee. Bei mir ist der Kai. Ominös. Und der Kai wird mir jetzt erzählen, wie es ihm hier im Essen und auf dem Barcamp gefällt. In einem kurzen, knackigen Satz oder zwei. Mir gefällt es hier super. Es ist nette Menschen hier, Vernetzung läuft, super interessante Vorträge, Stream, sieht man zumindest Standbilder. Nein, Streaming läuft auch meistens. Ja, alles in allem bisher tolle Veranstaltung. Ja, wunderbar. Danke dafür. Das machen wir direkt hier, weil hier ist der Mirko und der wollte mir jetzt verraten, wie es mir gefällt beim Bundestagsbarcamp. Mir gefällt es gut. Ja, das hatte ich verdient vom Vorgespräch her, ganz klar. Ich Ich halte fest, ich werde gemobbt. Okay. Ja, ich nehme noch auf. Es kommt alles rein. Auch nicht schlecht. Ist doch, sagen wir so, ist doch eine geniale Atmosphäre. Ist es, mit den ganzen Leuten, die alle arbeiten. Mit zusammen. Den allen, ja, man versucht es zumindest. Man merkt jetzt schon die Reibereien, die entstehen können. Echt? Wo denn? Ich habe nichts mitbekommen. Ach, weil, Bauchgefühl. Bauchgefühl. Man merkt so, wie die Leute sich gerade oben während der Diskussion, so alles, was da so sich angeguckt hat, so die Fragestellung, die, also es lässt sich eigentlich gar nicht in Worte fassen. Das ist so wirklich ein Bauchgefühl, dass es da jetzt schon so Reibereien gibt oder wenn man so die Diskussion und dann so nebenher mitverfolgt, ja, man könnte das und es geht wieder in die Tool-Diskussion gleich wieder rein, anstatt gleich an die pragmatische Geschichte, einfach mal, wir müssen erstmal was machen. Ja. Was ist schön? Gut, darf ich das so veröffentlichen? Ja. Alles klar, danke. Keine Ursache. Es ist ja trotzdem sowas wie eine Hochzeit hier zwischen NRW-Piraten und Berliner Piraten, wenn sich jetzt auch eher so eine Scheidung gerade angedroht hat. Das hat sich im ersten Moment. Aber du warst länger in der Diskussion, ne? Ja, Kassauf, lieg uns, erzähl ja, uns was. Ja, das Barcamp ist eine tolle Location und ich hoffe auch in Zukunft hier öfter vorbeischauen zu können. Und Barcamp, wo ist in Bochum? Das ist nicht weit. Ja, das ist ideal. Macht ihr das einmal bitte? Ja, klar. Aber Marc, bevor du anfängst zu essen, wie gefällt es dir hier? Wie gefällt dir das Unperfekthaus? Wie gefällt dir Essen? Mir gefällt Essen immer wieder gut, vor allen Dingen das Unperfekthaus. Ich bin ja nicht das erste Mal hier. Ja. Ich finde das ein geniales Konzept hier, eine geniale Location, vernünftige Verpflegung zu einem vernünftigen Preis und der Event ist so ziemlich das, was er sein soll. Eine Informationsveranstaltung für die kommenden Zeiten in den Parlamenten. Gut, danke. Bitte. Niki war der Name, richtig? Ja. Kriege ich ein kurzes Statement zum Unperfekthaus zu Essen und der Veranstaltung fürs Krennest? Nein, bitte nicht. Gut, schneide ich raus. Kurzes Statement zum Unperfekthaus, zum Barcamp und zum Essen. Nur ganz kurz. Ja. Und stell dich vor. Hi, ich bin Ellen Erdinger, Ackerkultur- und Flauschkorn-Orga. Unperfekthaus ist der historische Ort, an dem das erste Kulturprogramm der Piraten entstanden ist. 2009, 2010. Großartiger Ort, sehr gut für Freigeister, geiles Essen. Und die Veranstaltung heute, Barcamp? Barcamp, großartig. Ich bin zwar jetzt nicht inhaltlich hier, sondern auf Flauschkorn-Mission, aber ganz viele tolle Leute aus dem ganzen Bundesgebiet. Herrliche Piraten. Toll. Ja, danke. Ja, ich habe hier die Kata und den Kungler und die wollten auch noch mal ganz kurz sagen, wie sie ihnen hier in Essen im Unperfekthaus gefällt. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Vor allem hat mir der kleine Workshop zum Thema Geschäftsordnung gefallen. Da waren einige Abgeordnete aus diversen Landtagen anwesend, die mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben, was man denn an konkreten Anträgen einbringen kann, was man umsetzen kann, auch in einer kleinen Fraktion und wo man Denkanstöße auch geben kann. Ist klar, danke. Und ihr? Ja, ich finde es toll, dass hier also das Know-how aus dem ganzen Bundesgebiet jetzt mal sozusagen zusammengezogen ist, aus den verschiedenen Fraktionen, wohlgemerkt nicht nur von Abgeordneten, sondern auch von Mitarbeitern. Ja, bei den Workshops würde ich mir teilweise wünschen, dass da vielleicht doch mehr die Know-how-Träger ihre Sachen nach vorne stellen und auch mehr diskutiert werden kann, von den Außenstehenden irgendwo mehr Fragen. Das war ein bisschen gemischt, aber es war so, für mich war sehr viel Neues dabei, wo ich hoffe, dass es dann nachher für die Bundestagsfraktion danach auch hilft, dass sie dann schneller arbeitsfähig ist letztlich. Das wäre natürlich sehr schön. Gut, Dankeschön. Ja, jetzt habe ich den Johannes hier und er wollte auch nochmal ganz kurz sagen, wie er den heutigen Tag erlebt hat und wie es ihm gefallen hat. Ja, sehr gut. Viele, viele spannende Debatten. Räume aufgemacht, das war mir sehr wichtig. Verschiedene Positionen, die auch gar nicht immer Ausgleich finden mussten, sondern die wir auch stehen lassen konnten. Es wurde, glaube ich, viel in den Pads dokumentiert. Wie viele Zuschauer wir im Stream hatten, weiß ich jetzt noch gar nicht, aber ich hoffe, es haben einige auch von außen teilgenommen. Zumindest auf Twitter wurde einiges debattiert. Ja. Und ich persönlich habe mit einigen gesprochen, die auch in ihren persönlichen Entscheidungen, ob sie für den Bundestag überhaupt für Listen kandidieren wollen, wie sie das sehen, welche Meinung sie sich bilden, was geeignete Kandidaten sind, wie sie sich eine Fraktion wünschen, einige Impulse bekommen haben und denen diese Debatte wirklich sehr viel gebracht hat. Darüber freue ich mich. Das hört sich gut an. Eine Frage noch, gibt es ein weiteres Bundestagsbarcamp noch oder ist... Also soll eine Folgeveranstaltung kommen. Wisst ihr da schon was? Das werden wir morgen, denke ich, in der Abschlussrunde besprechen. Ich glaube schon, dass einige Piraten Lust haben, sowas fortzusetzen. Es wird vielleicht dann auch wieder spannend mit anderen Schwerpunkten, wenn die ersten Listen aufgestellt sind, wenn wir schon wissen, in welche Richtung das so personell gehen könnte, wenn wir erfolgreich sind. Und ich bin sicher, dass es da eine Gruppe von Piraten gibt, die da Interesse hat und die das dann auch durchführt. Super. Dankeschön. Schönen Abend noch. So, du bist... Die Silvia. Silvia, gib mir mal einen O-Ton. Ein O-Ton des Barcamps Bump 12. Bist du gestern schon da gewesen? Ja, war ich schon da. Und wie viele Slots hast du besucht? Eigentlich alle. Nein, den letzten habe ich, glaube ich, so halb sausen lassen. Der war ein bisschen spät und dann, also da ging es mir zu viel irgendwie um Hartz IV versus BGE und keine Ahnung, das geht nicht hierher, fand ich. Ah, okay. Ja, für ein Bundestagsbarcamp eigentlich auch nicht zu erwarten. Ja, aber reden wir über die Sachen, die toll waren. Der Tag ist ja noch nicht vorbei. Also jetzt ich finde es toll, dass ich dann jetzt irgendwie zum Protokollanten geworden bin. Ja, das macht wahnsinnig viel Spaß. Der Slot, wir haben gerade Transparenzfragen besprochen, das war sehr interessant. Da war jemand, der meinte, Transparenz, das braucht man doch gar nicht. Also was interessiert mich, was mein Abgeordneter verdient? Und das ist bei den Piraten, also was er auch so viele Nebenkünfte hat, und das ist für die Piraten doch eine sehr harte Meinungsabweichung, will ich mal sagen. Ja, und wie war denn so der Tenor dann so in der... Also es war so, dass jeder irgendwie unterschiedliche Vorstellungen überhaupt von Transparenz hat, was ja sehr geil war. Also einige haben da unten halt unten drunter so mehr so Open Data verstanden, so ich möchte erstmal alle Informationen haben und dann kann man später dann darüber erstmal und daraus dann sozusagen mehr neue Informationen gewinnen, ne? Also wenn man zum Beispiel so lange Einfluss über die Zeit verfolgen will, ja? Also wenn mein Abgeordneter am Anfang sich natürlich noch brav verhält, ja, und dann aber zum Beispiel immer mehr Vorträge hält, wo er immer mehr Geld verdient, ja, und dann in eine gewisse Ecke abrutscht, das kann man ja dann nur über die Zeit wirklich gut verfolgen. Und dann andere waren halt mir der Meinung, also dass so diese Netzwerke mit Lobbyisten und so weiter irgendwie transparent sein müssen, da waren die meisten sich einig, aber also, es gab da doch einige sehr harte Vertreter von dem Thema Privatsphäre, ja, also ein Politiker muss bloß nicht zu viel veröffentlichen dürfen, ja. Und das Problem ist, dass natürlich jeder andere Ansprüche hat, ne? Und wenn man natürlich, wenn jemand sagt, ja, Politiker haben auch also die gleiche Privatsphäre wie der normale Bürger, dann kann man einige Transparenzforderungen anderer Leute damit nicht befriedigen. Mhm. Ja? Du drückst das ja schön neutral aus. In welcher Meinung bist du? Darfst ja auch sagen. Mich interessiert jetzt nicht unbedingt, mit wem ein Politiker Sex hat, aber woher außer neben seinen Diäten zum Beispiel Geld kriegt, ist für mich ein durchaus entscheidender Aspekt. Und ich finde, warum ist das entscheidend? Weil man über Geld ja, also ne, Geld korrumpiert, das wissen wir ja. Also, ich wollte es nur fragen. Ich meine, ja, für uns ist eigentlich selbstverständlich. Genau, aber also Geld korrumpiert im Zweifel. Also natürlich vielleicht nicht jeden, aber ich möchte es dann nachvollziehen können. Wenn jemand von jemandem Geld kriegt und dann vielleicht in seinem Sinne irgendwie doch entscheidet, dann möchte ich das irgendwie... Ja, also du meinst, wenn ich zum Beispiel erfordern würde gegen AIDS, wir sollen Kondome alle frei und kostenlos vom Staat bezahlt werden, ja, und ich zufällig auch noch bezahlt werde von der Kondomindustrie, dann wäre zum das Beispiel, interessant zu wissen. Dann wäre sowas interessant zu wissen. Ja? Mhm. Einfach, weil man dann auch einen Anhaltspunkt hat, um mal genauer nachzuschauen. Weil nur eine Entscheidung zu haben, jetzt zum Beispiel Kondome für alle, das klingt ja erstmal schön, aber dann halt dieses Hintergrundwissen, ja, ist wichtig, um dann halt zu schauen, ob unsere Politiker glaubwürdig sind. Glaubwürdig. Die 100.000 Euro genau. Zusatzhonorar als Berater, die werden dann auch ganz informativ. Ja. Und wir sind dann eigentlich, ich hatte dann relativ, also nach einer halben Stunde oder so, halt den Vorschlag gemacht, ja, lasst uns doch mal darüber diskutieren, was wir von unseren Abgeordneten, die wir entsenden, erwarten, was sie veröffentlichen. Und ich dachte, ah, nee, Quatsch. Ja. Und dann irgendwie nach einer Stunde, jetzt kurz vor Ende, war man dann so weit, dass wir jetzt über den gläsernen Abgeordneten reden und was der veröffentlicht ist. Und deswegen gibt es jetzt auch einen neuen Slot. Der gläserne Abgeordnete. Der gläserne Abgeordnete, was lustig ist, weil wir irgendwie schon zwei Räume zu wenig haben. Ja, aber das macht ja ein Barcamp aus. So entwickelt sich das. Also du bist aber bisher dementsprechend ganz zufrieden, darf ich so sagen, ja? Ja, also die Diskussion war zwischendrin ein bisschen so, wo man sagt, der ein oder andere hätte sich seinen Redebeitrag sparen können, aber das ist ja immer so. Ja, es ist, wie heißt es so schön, es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem. In dem Sinne, Silvia, ich bedanke mich bei dir. Ja, gern geschehen. So, weil ich ein Egomane bin, Julia. Und der Bernd Pirat. Julia, guten Appetit. Ja, komm ruhig zu uns. Dein O-Ton zum Barcamp mit vollem Mund. Lecker. Okay, Julia schmeckt's und ein O-Ton vom Fitz hat schon gegeben. Aber willst du noch einen abgeben? Mir ist egal. Ja, dann gib da einen ab. Soll ich einen abgeben? Ja. Ja, okay. Also ich finde, das ist wichtig, was wir jetzt hier gemacht haben, dass wir einfach mal über diese Strukturen geredet haben und auch über die Zukunft geredet haben. Und ja, also gut, auch gut, dass es hier stattgefunden hat in NRW, weil wir sind halt cool, oder? Also NRW ist grundlegend. NRW ist echt cool. Hast du denn, gab es denn irgendeine neue Erkenntnis, seitdem du schon mit Bernd Pirat gesprochen hast? Das war gestern und heute? Ist immer noch cool? Ist immer noch cool, ja. Das heißt, wir befinden uns am zweiten Tag des BUMP 12. Ja. Und jetzt ist es mindestens so cool wie gestern, sagst du? Ja, schon. Also, ja. Heute ist ja nicht mehr so ganz, ganz viel, aber ich war eben schon in irgendwie zwei Sessions. Da ging es einmal um Fraktionsaufbau und einmal um Mandatsträgerabgaben oder überhaupt um Geld. Mal über Geld sprechen, ist ja auch ganz schön. Und, Mandatsträgerabgaben ist ja mal ein geiles Thema. Habt ihr schon über Mandatsträgerabgaben gesprochen? Nein, das war auch heute. Nee, warum? Dann erzähl doch mal, Mandatsträger. Was ist denn dein Resümee aus dem... Ja, mein Resümee ist, wir haben ja eigentlich schon eine Lösung, und zwar 1% des Nettolohns zu spenden ist ja eh schon eine Empfehlung. Ja, warum nicht 2.500 Euro pro Abgeordnete? Dann hat er ja nichts mehr. Ja, war jetzt ketzerisch gestellt die Frage, aber es gab ja mal so Ideen von jemandem. Ja, aber ne? ich finde das aber besser, wenn die Leute pointiert irgendwie Aktionen unterstützen, die ihnen auch vielleicht dann helfen. Also zum Beispiel, wenn der Toso saß jetzt da eben mit drin, das habe ich ja auch dann gesagt, dass wenn der Toso möchte, dass wir ein Sozialbarcamp machen, weil er ist ja in den Sozialausschüssen, oder ein Arbeits-, also ein politisches Barcamp zu seinem Thema, dann kann er das ja durchaus gerne organisieren und unterstützen finanziell auch. Mhm. Ja, bei den Mandatsträger... Und das macht er ja auch. Eben. Ja. Bei den Mandatsträgerabgaben gab es ja auch so Ideen, dass Politiker so ein bisschen unabhängig sein sollen. Und wenn Mandatsträgerabgaben zwingend sind, dann ist, glaube ich, so ein kleiner demokratischer Pfeiler so ein bisschen in Frage gestellt. Ja, das finde ich auch, ja. Ja, das ist zumindest ein Argument dagegen. Ich hatte übrigens ganz vergessen zu erwähnen, wer du bist. Wer ich bin? Ja. Muss man das noch erwähnen? Für Leute, ich habe jetzt so viele Podcasts schon gemacht bei euch. Ja. Dass man die Stimme des Fitz doch eigentlich erkennen könnte. Gut, dann verraten wir auch gar nicht, wer du bist. Nö. Ich danke dir. Danke. Und dann hau rein. Krenist, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, heute und gestern vom Barcamp Bundestag in Essen im Unperfekthaus. Jetzt ist bei mir der Thomas Küppers, der hier die Laufarbeit vor Ort gemacht hat vom Team Polgef. Und er wollte mir jetzt kurz ein paar Fragen beantworten dazu, wie das hier alles zustande gekommen ist und wie es ihm bisher gefallen hat. Hallo Thomas. Ja, hallo Bernd. Hallo Krähennest-Zuhörer. Ja, also wir haben hier am 1. und 2. September in Essen im Unperfekthaus das Barcamp Bundestag abgehalten. Das waren circa 150 Teilnehmer vor Ort. Wir haben die ganze Veranstaltung, da komme ich aber später nochmal zu, über ein sogenanntes solidarisches Prinzip finanziert. Jeder konnte sich selbst einschätzen, wie viel er zahlt. Und ja, das Konzept ist wunderbar aufgegangen, das Feedback ist gut. Ja, das hört sich doch gut an. Von den 150 Angemeldeten sind auch alle gekommen, sagtest du. Es sind nicht alle gekommen. Wir hatten deutlich mehr Anmeldungen, aber es haben so ungefähr 15, 20 Piraten nicht gekommen. Gut. Du hast vom

Ja, lassen wir das als Schlusswort stehen und freuen uns auf das nächste Barcamp-Bundestag, wenn es denn irgendwo im Gebiet der Republik Fortsetzung sein wird. Folgt. Gut, wunderbar. Dankeschön. Alles klar, bitteschön. Tschüss. Nochmal. Tobias Stephan, auch bekannt als Xtratobi, auf dem Bundestagsbarcamp Hashtag Raute Bump 12. Ich sitze jetzt zusammen mit Grumpy, der ja eigentlich nicht wirklich Grumpy heißt. Genau, ich bin nämlich der Marc Oleak mit bürgerlichem Namen und eigentlich würde ich unheimlich gerne im Perso stehen haben, Marc Grumpy Oleak. Und ich habe es ist fast peinlich. Ich habe beim ersten Mal irgendwo zwischendurch auch mal ganz schnell wieder gelöscht Bums 12 geschrieben, aber das war irgendwie Autokorrektur. Ja, das passiert schnell. Das ist mir auch schon passiert mit der Autokorrektur. Ja, jetzt sind wir auf dem Bundestagsbarcamp und du hast ein bisschen was mitbekommen. Und was hast du für ein Gefühl hier? Ich muss sagen, ich bin schwer überrascht, denn ich bin relativ frisch aus dem Urlaub zurück, bin von diesem Termin etwas überfallen worden zwischen all den 45.000 anderen Terminen und muss sagen, man ist zwiegespalten, denn zum einen neigen wir dazu, uns gerne zu sozialisieren und zum anderen wollen wir hier wirklich konstruktiv was an Köpfen öffnen. Und ich glaube, ich habe ganz guten Mittelweg gestern gefunden, neben der parlamentarischen Arbeit, die ich gleich an diesem Sonntag für den Abschluss auch noch weitermachen werde. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ich glaube, Dinge wie Transparenz für die zukünftigen möglichen Bundestagsabgeordnetinnen und Tinnen finden wir ein paar nette Ansätze. Themenbereich Transparenz war ich heute extra mit im Board dabei. Man hat mich auch gebeten, jetzt gleich wieder mit dabei zu sein. Themen setzen, ergebnisoffen. Wir müssen keine festen Ziele hier definieren, das machen die Parteitage. Ich bin schwer gespannt. Das macht ja ein Barcamp aus, ne? Vor allen Dingen auch die beständige Änderung von Zeitplänen. Also hier ändert sich ja andauernd irgendwas. Nicht aber gut, da es ja Barcamp heißt, darf das ja sein, vollkommen in Ordnung. Da gibt man eben dein Statement ab. Musst du jetzt als Abgeordneter des Landtags NRW wirklich alle deine privaten Einkünfte veröffentlichen oder ein bisschen? Oder was denkst du denn darüber? Das war ein Thema vorhin, ja, ne? Das war zwischendurch ein Thema und ich glaube, das war auch direkt mal wieder missverstanden worden. Hervorragend, es gibt ja einen SPD-MdB bereits, der seine, nicht das Privatkonto, aber halt sein Geschäftskonto in Anführungszeichen öffentlich macht und ich finde, das gilt es auch zu fördern und zu unterstützen. Wir selber haben jetzt keine konkreten Ziele bisher definiert, aber wir haben ja die Grundlagen schon in Chemnitz mit beschlossen gehabt, zumindest auch als Positionspapiere und wenn sozusagen MDL, Mitglieder des Landtags, egal wo, oder des Senats, anfangen teilanonymisiert, um bestimmte Dinge auch zu schützen, also Kontodaten von Unternehmen, also für diese Millionen an Geldern, die jetzt auf unseren Konten eingehen von den Firmen. Wenn wir das halt öffentlich machen, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Es ist vor allem wichtig auch, dass diese Buchhaltung eines MDLs offensichtlich ist. Dass es einen Kontenrahmen für Bestechung, also Korruptionsgelder gibt. Ja, ganz klar, ganz klar. Und die normalen offiziellen Einkünfte. Ja, das wird jetzt gerade ein bisschen schwierig, also auch mit den Steuer-CDs. Ich denke mal, wir werden es schaffen, langfristig, dass das Datenvolumen also für eine DVD reichen sollte. Ja. Aber ich würde dann vorschlagen, dass das die Partei dann in der Schweiz einkaufen geht. Grumpy, wir sind keine Spaßpartei, darf ich das mal zwischendurch erwähnen? Hinter all diesen Späßen steckt ja zum Glück dann auch immer der so Ernst. Und wie gesagt, ich glaube, wenn wir anfangen, ein bisschen das nach außen zu leben, was wir so erzählen, mit gutem Beispiel vorangehen, so lächerlich sich das anhört. Jetzt lass mal konkret fragen, was würdest du dir denn vorstellen? Also ich nehme mal, wird einer Abgeordneter, der vorher schon selbstständig war und Unternehmer war, der musste das nie veröffentlichen. Muss er jetzt alles veröffentlichen oder wäre es sinnvoll, wenn er einen Gewinn veröffentlicht oder wäre es zum Beispiel sinnvoll, wenn er Beraterhonorare veröffentlicht oder er kann ja auch Einzelhändler sein, er wird ja nicht jede Jeans veröffentlichen, die er verkauft. Ne? Nee, das mit Sicherheit nicht, aber gehen wir jetzt so einfach mal hin und machen mal die große, grobe Trennung. Wir können dies jederzeit tun. Wir sagen, okay, wir haben den großen Konflikt Privatsphäre und wenn man auf den öffentliche Tisch Mittel. Hört man das hinterher in der Aufnahme. Verzeihung. Privatsphäre und öffentliche Mittel. Und ich würde sagen, also ich selber habe extra ein neues Konto angelegt bei einer Sparkasse in diesem Fall und nicht bei einer Privatbank. Mhm. Und werde hingehen und alle Bewegungen auf diesem Konto werde ich sozusagen veröffentlichen. Mhm. Wir haben ein Weilchen gebraucht, bis wir da eine vernünftige Form für gefunden haben. Wir haben hin und her überlegt, was die beste Plattform ist. Und da wir ja wissen, dass die Suchmaschinen unserer Wahl das Piraten-Wiki sehr, sehr toll finden, werden wir also, wird mein Team, was ich da so zusammengestellt habe, mir auch dabei helfen, dass wir diese Sachen immer schön monatlich im Wiki dann jetzt einpflegen. Mhm. Das heißt also, vor allen Dingen im allerersten Schritt ist wirklich mein Ansatz die Offenlegung aller öffentlichen Gelder, die ich erhalte, weil es sind Steuergelder der Bürger. So, okay. Und deswegen diese deutliche Trennung. Davon gönne ich mir sozusagen ein Gehalt vor Abzug der Steuern, weil es wird ja auch nochmal alles versteuert. Auch dies wird dann letztendlich zwangsläufig mit veröffentlicht werden, denn man wird ja dann sehen, wie ich besteuert werde, dadurch, dass diese Summe von dem Konto verschwindet, ausgeschriebenerweise. Und das, was ich aber mit meinem Privatkonto mache, bei der Privatbank meiner Wahl, das geht nach wie vor niemandem was an. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich aber halt dann über dieses Konto die ganzen Einnahmen für die Bestechung sozusagen wuppe, dann käme ich auch selber wirklich einen großen Gewissenskonflikt. Natürlich hätte das aber eine Hürde. Das bedeutet, wenn es irgendwann mal einen Vorwurf gegen einen Abgeordneten gibt, dass etwas gelaufen ist, was nicht korrekt ist, allein durch die Tatsache, dass Geld auf ein Konto geflossen ist, was da eigentlich hätte hinfließen dürfen, ist der Verdacht ja dann schon extrem erhöht. Insofern erhöht das zumindest die Schwelle, aber wird eine Korruption sicherlich nicht grundsätzlich verhindern, wäre aber ein Schritt mehr als das, was wir haben. So, und jetzt werde ich versuchen, dich höchst professionell abzuwürgen, weil ich sonst Schimpfe von meinem Podcast-Kollegen bekomme, weil der O-Ton für das Barcamp wieder viel zu lang geworden ist. Grumpy, ich danke dir dafür. Ja, es tut mir leid, ich bin ein Laberkopf. Ja, das lache weniger an dir. Danke, tschüss. Ciao. Auf dem Bundestags-Barcamp am zweiten Tag sitze ich hier zusammen mit Johannes Ponader. Und Johannes Ponader, du bist ja so ein bisschen Schirmherr des Bundestags-Barcamps als politischer Geschäftsführer der Piratenpartei. Dann sag mir doch mal eben kurz dein Resümee. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben sehr viele Debatten aufgemacht, haben uns zu sehr vielen Fragen ausgetauscht. Das ist alles gut dokumentiert. Es gab auch einige Konflikte, wo unterschiedliche Sichtweisen da waren, wie eine Fraktion später zusammenarbeiten soll, was dabei wichtig ist. Und es war gar nicht wichtig, die aufzulösen, sondern wichtig war, dass wir sie benannt haben, weil letztlich ja jeder in seinem Landesverband selber gucken muss, jetzt als erstes, wen er auf die Listen wählen will, welche Fragen er diesen Menschen vorher stellen möchte, diesen Piraten. Und dann jeder der hoffentlich dann gewählten Abgeordneten muss später ja auch wieder selber wissen, wie er mit Entscheidungen umgeht, wie er konkret unsere Werte wie Transparenz, Bürgerbeteiligung in seiner täglichen Arbeit umsetzt. Also es ging darum, dass wir Denkräume aufmachen, Erwartungen formulieren. Wir wollten ja nichts entscheiden und das ist, glaube ich, auch gut gelungen. Einige Piraten haben mir gesagt, dass sie in ihrer eigenen Entscheidung zum Teil, ob sie auf eine Liste kandidieren wollen oder in ihrem Bild, was sie sich von einem geeigneten Kandidaten wünschen, weitergekommen sind, dass sich dieses Bild erweitert hat, und wenn das gelungen ist, dann ist ja viel passiert. Hat sich da besonders was herauskristallisiert, was du die Meinung angeht? Das ist sehr unterschiedlich. Wir werden es jetzt gleich in der Abschlussrunde zusammensammeln. Ich persönlich habe so das Gefühl bekommen, ein Hauptteil der Arbeit des Abgeordneten ist, Teams zu organisieren, Teamprozesse, Kommunikationsprozesse zu organisieren zwischen den hauptamtlichen Mitarbeitern, zwischen den Ehrenamtlichen, die aus der Partei thematisch in dem Themenfeld mitarbeiten. Ich habe stärker nochmal sehr stark auch von den Fraktionsgeschäftsführern die Unterschiede zwischen den wissenschaftlichen Mitarbeitern und den Abgeordneten erfahren, wo da die Aufgabenbereiche sind, wie sich da die Arbeit einteilt. Und für mich waren diese Einblicke sehr spannend. Okay, also man könnte sagen, dass du die zwei Tage Bundestagsbarcamp jetzt auch als Erfolg bezeichnen könntest. Das ist eine kurze Stille damit. Also ich persönlich bin sehr zufrieden, ich habe viel gelernt und wenn einige andere das auch so sehen, dann war es auf jeden Fall ein Erfolg. Okay, Johannes, dann danke ich dir. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.